Birkenstocke blinket jetzt, die helle Trauben voll im Safte, und ruft dem Wind so freundlich zu, dass er zu lesen sie nicht weile. Schon werden Kuf und Fass zum Hügel hingebracht, und aus den Hütten Ströme zum frohen Tage Werke, das muntre Volk herbei. Sieht, wie den Berg hinan von Menschen alles wimmelt, hört, wie der Freudenton von jeder Seite schallet. Die Arbeit fördert lachender Scherz vom Morgen bis zum Abend hin, und dann erhebt der brausende Most die Fröhlichkeit zum Lustgeschrei.